Hintergrund. Warum schwitzt du dich um die Verstand? Was liebst du außer dir am meisten wirklich? Was machst du, wenn du nicht mehr weinst? Und was machst du, wenn du nicht mehr lachst? Und woran glaubst du, wenn die Stunden nicht zerreißen? Da schreibst du. Keiner will, dass es so geht. Und doch ist es bald zu spät.